Wer aber bereut, nachdem er Unrecht getan hat, und es wieder gut macht, so nimmt Allah seine Reue gewiss an. Allah ist allvergebend und barmherzig.